Deutschlandradio Kultur. Aus den Archiven. Herzlich willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Es ist die erste Archivsendung des Monats und wir setzen unsere Elvis-Reihe fort. Elvis Presley King nannte Barry Graves 1984 sein zehnteiliges RIAS-Feature über den Rock'n'Roll-Sänger. In Folge 4 hat der legendäre Manager Colonel Parker die Kontrolle über den Künstler übernommen. Elvis wird zum Schreck der Eltern und zum Idol ihrer Kinder. Es gab keinen Weg zurück. Elvis de Pelvis, Elvis die Hüfte, ist der Wegbereiter einer neuen Jugendkultur. Und dann muss der Held zum Militär. Die Top-Hits von 1950 waren »Schöne amerikanische Rose«, »Weihnachten in Killarney«, »Unsere Lady von Fatima«, »Sentimental Me« und der Tennessee Waltz. Es wurde Zeit für eine rhythmische Revolte. Doris Day, Frankie Lane, Perry Como und Guy Mitchell waren weiß, adrett gekleidet, sahen gesund aus und wuschen sich mindestens einmal am Tag. So konnte es nicht weitergehen. Im Bereich der populären Musik erkannte der Soziologe David Reisman bei Feldforschungen in Chicago, gibt es stets einen Minoritätenkanal, über den sich ein weniger verbreiteter Geschmack zu Gehör bringt, der vielleicht eines Tages der Geschmack der Mehrheit werden könnte. 1951 präsentierte der weiße Diskjockey Alan Freed in der Cleveland Arena vor einem gemischtrassigen Publikum jugendlicher Rhythm- und Blues-Aficionados seine erste Rock'n'Roll-Show. Rock'n'Roll, oftmals mit erotischer Eindeutigkeit in den Refrains von schwarzen Popsongs verwendet, war ein neuer Begriff für eine Musik, die sich bereits gegen Ende der 40er Jahre entwickelt hatte. Ein neuer Begriff, der, wie Alan Freed sagte, frei war von einem rassischen Stigma. Bohr, Daddy, bohr. Mach meine Sahne zu Butter. Baby, komm, wir gehen in den Wald. Wilder junger Mann, lass mich an deiner Dose rütteln. Lockere Lippen, hießen die beliebtesten Rhythm and Blues Songs von 1953. Die deutschen Schlagerliebhaber hörten im gleichen Jahr Alte Lieder, Traute Weisen von Maria Mucke, Bravo, Bravo, beinahe wie Caruso von Vico Toriani und Detlef Leis mit der Versicherung, es wird ja alles wieder gut. Leider nicht. Die Umsätze an Rhythm and Blues Schallplatten verdoppelten sich 1953. What's wrong with me? I met you like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, ooh. Yeah, yeah, yeah. Oh, well, my hand is shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think? Oh, when you have such luck, I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. But please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine. When I hear the girl that I love best, my heart beats so it scares me to death when she touches me. The hand of all the chill I got, her lips are like a volcano on its top. I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tired when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cue for this body of mine. That's to have that girl I love so fine. She touched my head and what a chill I got. Her lips are like a volcano on its hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, hey, yeah. I'm all shook up. Keine falsche Note. Die Anspannung hat sich über die Jahre gehalten. Nichts ist Pose, Manieriertheit, Anbiederei. Keine Stilisierung, kein Ritual. Offene, freie, direkte, ungeschminkte Musik mit nichts aufgeputzt. Das berühmte Echo, das einem wie ein ausgerungener Waschlappen um die Ohren haut, ganz wenig musikalische Begleitung, ein junger Mann allein, ohne den Begleitschutz einer Streichergruppe oder eines Hintergrundchores. Elvis, als sei er ins Mikro hineingequetscht.1955 machte das Branchenfachblatt Billboard Jahresbilanz unter der Überschrift »Rhythm and Blues hat die Führung im Pop-Bereich übernommen«. Pat Boone sang »I'll Be Home«, Perry Como intonierte »Kokomo«, George Gibbs zwitscherte »Tweedly Dee«. Weiße Sänger lauschten den Stars aus dem Ghetto das hitverdächtige Material ab, nahmen es in gebleichter und verwässerter Version selber auf und machten die große Kasse. Denn ihnen öffneten sich die nationalen Medien, während die schwarzen Künstler in sogenannten Race-Labels, in Rassenlabels kaserniert wurden. Doch George Gibbs hatte sich mit Tweedly Dee verpfiffen. Das Original der schwarzen Blues-Artistin Laverne Baker verkaufte sich stärker. Rock'n'Roll hatte endlich, mit schwarzen wie mit weißen Truppen, die Bastille der populären Musik gestürmt. Das Album Elvis Presley verkaufte sich auf Anhieb 100.000 Mal und stieg in der zweiten Woche zum dritten Platz der Charts auf, hinter Harry Belafontes Debüt-LP und den Soundtrack aus dem Film Der Mann mit dem goldenen Arm. Life Magazin meldete einen heulenden Hillbilly-Erfolg. Während der Reporter der großen Illustrierten Elvis in Amarillo, Texas interviewte, drückten die Fans die Glastür des Hotels ein und rissen sich ihre Unterwäsche vom Leib, damit der neue Held aus Memphis sie mit einem Autogramm verzieren konnte. Ein Albtraum an schlechtem Geschmack, fand die Zeitschrift Look, die kein Interview bekommen hatte. Mr. Presley hat nicht die geringste Fähigkeit zu singen, kanzelte der Kritiker der New York Times herab. Das Einzige, was er kann, ist sich unanständig bewegen. Und das jede Woche auf dem Bildschirm. Wenn es so weitergeht, kommen die USA noch weltweit in Verruf, fürchtete die Entertainment-Postille Variety. Nach 4 Wochen waren 362.000 Alben verkauft, 3-mal mehr als die bisherigen RCA-Hitmacher Mario Lanza und Glenn Miller vermocht hatten. Ich kann es moralisch nicht mehr verantworten, in meinen Sendungen Elvis Presley-Platten zu spielen, trompetete so mancher Country-Disc-Jockey. Die örtliche Molkerei hat gedroht, bei uns nicht mehr Werbung zu machen. Der Gebrauchtwagenhändler und das Bestattungsinstitut sind auch schon zu einem Sender abgewandert, wo sie noch die schönen alten Weisen spielen. In Chicago zerbrach ein Discjockey jeden Tag eine Rock'n'Roll-Shellac-Platte vor dem Mikrofon. In Houston setzte eine Kommission zur Aufklärung und Verhütung von Jugendverbrechen 50 Rock'n'Roll-Songs auf die schwarze Liste. In Washington untersuchte ein Unterausschuss des Kongresses mögliche Zusammenhänge zwischen dem Rock'n'Roll-Musikhören und der Neigung zu jugendlicher Straffälligkeit. Das Jahrbuch der Encyclopædia Britannica verkündete ex cathedra Rock'n'Roll ist aufdringliche Barbarei. Und in der New York Times, damals wie heute Hüterin des guten Bürgergeschmacks, machte sich ein Professor für Psychiatrie von der Columbia University breit. Wenn wir uns der heranrollenden Woge des Rock'n'Roll nicht entgegenstemmen mit seiner Flut narkotisierender Rhythmen, dann bereiten wir unseren eigenen Untergang mit pandemonischem Totentänzen vor. Elvis war der Jugendanführer im Guerillakrieg gegen den Kolonialismus der Elterngeneration. Marlon Brando und James Dean waren in ihren Filmen so etwas wie die Vortäufer dieser neuen Bewegung, aber sie schafften es nie, die älteren Leute auch nur annähernd so aufzuregen wie der neue Teenager Messias. Elvis war pure Rebellion aus Intuition. Er hatte kein Schauspielseminar bei Lee Strasberg besucht, um in perfekt ausgeklügelter Methode den Furor jugendlicher Ausbruchswut zu simulieren. Er war, wie er war. Und woher das kam, wusste er nicht. Er war wie Brando in seinem Schlüsselfilm Der Wilde. Er war wie Dean, ein Rebell ohne Ziel. Aber er war nicht auf der Suche. Er artikulierte keinen Anti-Society-Frust. Er stellte sich nicht in kalkulierter Provokation gegen die Erwachsenenwelt. Er war untrainiert, intellektuell unbeleckt. Er projizierte einfach das Abbild einer verqueren, pubertär unausgegorenen Jugendlichkeit, die aufbegehrte, weil es so in den Genen lag, und nicht, weil sich da einer in professioneller Selbstanalysetechnik von Sachzwängen und Umweltpressionen befreien wollte. Dabei waren seine Songs nach heutigen Standards alles andere als obszön. »Baby, lass mich dein Teddybär sein«, ist ja wohl Lichtjahre an Schockwirkung vom Cocksucker Blues der Rolling Stones entfernt. Und »Baby, lass mich deine Zitrone quetschen, bis der Saft die Beine runterläuft« oder ähnliche dreiste Wortspiele aus schwarzen Popsongs jener Zeit finden ebenfalls keine Entsprechung in Elvis' Oeuvre. Es war nicht das Was, sondern das Wie in Elvis' Vortrag, das den Zusammenbruch der etablierten Ordnung befürchten ließ. »Elvis the Pelvis«, Elvis das Becken nannten sie ihn, weil er dauernd so anzüglich mit dem Unterleib kreiste. Die denken alle, ich sei krank vor Sexbesessenheit, bloß weil sie selber frustrierte alte Typen sind. Ich bin bloß natürlich. Es macht mir überhaupt nichts aus, umstritten zu sein. Jesus war ja zu seiner Zeit auch nicht gerade beliebt. Love me tender, love me sweet. Never let me go. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are. Be yours through all the years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. So konnte es nicht weitergehen. Elvis-Auftritte in der Steve Allen Show verschafften der Fernsehgesellschaft NBC Einschaltzahlen bis zu 55%, während Ed Sullivan bei CBS mit seiner wöchentlichen Varieté-Show gerade mal auf 15% Sehbeteiligung kam. $50.000 für 3 Auftritte, sagte Colonel Parker, der jetzt Elvis' Management komplett übernommen hatte. Ed Sullivan war, ganz gegen sein Image, sprachlos. Das Höchste, was er gemeinhin einem Performer zahlte, waren $5.000. Und dann noch dieser widerliche Bengel aus dem Süden mit dem vulgären Gehabe. Am 9. September 1956 sang Elvis in der Ed Sullivan Show 2 Lieder, die live aus einem Studio in Hollywood nach New York überspielt wurden. Ed Sullivan, der Elvis nicht ausstehen konnte, hatte sich wegen einer angeblichen Frühherbstgrippe von dem Schauspieler Charles Laughton vertreten lassen, der ohnehin zu jungen Kerlen aus dem Abseits neigte. Sullivans Pech. Die Show erreichte eine Einschaltquote von 82,6% und wurde damit von 54 Millionen Amerikanern gesehen, die Elvis the Pelvis allerdings nur von der Hüfte aufwärts zu Gesicht bekamen. Dass da noch mehr war, konnten sie nur dem wollüstigen Gekreisch der Mädchen im Studio entnehmen. Die New York Times erinnerte am nächsten Tag in einer tantenhaften Rezension an Elvis' Striptease-Manieren bei voraufgegangenen Fernsehauftritten und fand, der Kanal sei nun endgültig voll, als die Heulboje bei ihrem Erscheinen in Sullivans Fernsehprogramm die Zunge hin und her bewegte und sich in einem wortlosen Gesang gefiel, der nun wirklich auf einzigartige Weise geschmacklos war. Der heiße Atem des nächtlichen Großstadtdschungels, der Sound der Straße. Die Straße ist nicht bloß Asphalt, Steine, Scherben und Gitterstäbe. Die Straße ist nicht spielende Kinder, keifende Weiber, besoffene Penner. Die Straße ist etwas Mythisches, so etwas wie ein Kultbereich. Wenn man den freigeräumt hat, verharrt alles in lauernder Spannung. Man geht die Straße lang und weiß, die anderen weichen zurück, denn man ist ja King. Aber die anderen warten nur darauf, es dem King heimzuzahlen. Denn die Straße ist kein Privateigentum auf Ewigkeit. Die Straße will immer wieder neu erobert und verteidigt sein. Und dieses in Schach halten können, dieses Gefühl der eigenen Macht und der Ohnmacht der anderen, macht die Sache so lohnend. Wenn man die Straße beherrscht, schafft man seine eigenen Gesetze. Bloß, man beherrscht sie ja nicht wirklich. Eine Gang ist doch nur, pardon, eine Mafia für Kinder. Man wird keinem Erwachsenen etwas vorschreiben können. Aber unter seinesgleichen kann man endlich einmal herrschen, kann Maßstäbe setzen und wird nicht mehr gemaßregelt. Die Straße ist das Schlachtfeld der Ohnmächtigen. Das zu tun, was den Eltern missfällt, ist gewiss der junge Leute Sport Nummer 1. Aber es ist nicht nur die diebische Freude, die Eltern einfach der Verzweiflung zuzuführen. Widerspruch, Ablehnung und Rebellion sind auch Zeichen einer Unsicherheit und eigenen Verzweiflung, dass die Eltern und ihre Generationsgenossen nicht nach dem leben, was sie predigen. Wieso muss die Mutter gleich zum Riechfläschchen greifen, wenn ruchbar wird, dass der Sohn im Vorübergehen vom Obsthändler 2 Äpfel gemopst hat? Wo sich doch Vater gleichzeitig damit brüstet, die Steuer wieder kräftig übers Ohr gehauen zu haben. Hinter all der Raubeinigkeit steckt doch oft eine große moralische Empfindsamkeit und ein unvoreingenommenes Gefühl für Recht und Unrecht. Elvis war nicht naiv. Er wusste, was ihm Vorteile brachte, was sein Image bestimmte, was seine Fans erleben wollten und worüber seinen Gegnern Hören und Sehen verging. Ich mache mir doch nichts vor. Meine Stimme allein ist bloß eine ganz gewöhnliche Stimme. Weshalb die Leute mich sehen wollen, ist meine Art, damit umzugehen. Wenn ich stillstehen würde, während ich singe, wäre ich ein toter Mann. Da könnte ich gleich wieder mit dem Lastwagenfahren anfangen. Die gängige Marketingtechnik. Das Brutzeln erst, verkauft das Steak. Eine Woche nach Elvis' erstem Auftritt in der Sullivan-Show Toast of the Town veröffentlichte RCA auf einen Schlag 7 Singles mit Titeln, die bislang auf LP oder EP erhältlich waren. Da musste ganz schön viel gebrutzelt werden, um so viel Steak an den Fan zu bringen. Aber Elvis hatte ja den Colonel, und der war ja, wie wir noch im Detail erfahren werden, der schärfste Verkaufsagent, seit Kardinal Richelieu den französischen König am Hof von Versailles beriet. Am 15. November 1956 wurde Elvis' erster Film »Love Me Tender«, zu Deutsch »Pulverdampf und heiße Lieder«, im New Yorker Paramount Theater und 549 anderen Kinos uraufgeführt. Wieder ein Rekord. Bereits um 6 Uhr morgens hatten sich Tausende von Teenagern in totaler Hysterie am Times Square versammelt, um noch ein Premierenticket zu ergattern oder wenigstens einen Blick auf ihr Idol zu werfen. Elvis kam nicht, aber der Colonel ließ Halstücher, Hemden, Bierdeckel, Lippenstifte, Postkarten, Plakate, Ansteckknöpfe, Fähnchen, Taschentücher, Broschen, Kettchen und Füllfederhalter mit Elvis Namenszug und Konterfei verteilen. Gegen Geld natürlich. Und im Time-Magazin stand einer der größten journalistischen Verrisse seit der Erfindung der Schreibmaschine. Ist es eine Wurst? Es sieht sicherlich genauso glatt und feucht dampfend aus, aber wer hat schon von einer 160 Pfund schweren und 1,80 Meter großen Wurst gehört? Ist es ein Walt Disney Goldfisch? Es hat dieselben großen, sanften, wunderschönen Augen und langen, geschwungenen Wimpern. Aber wer hat je von einem Goldfisch mit Koteletten gehört? Ist es eine Leiche? Das Gesicht hängt so herunter, schlaff und weiß mit seinem kleinen, schiefen Mund, etwa so wie Lord Byron im Wachsmuseum. Plötzlich kommt Leben in die Figur. Die Lippen teilen sich, die Augen immer noch halb geschlossen, die eng angepresste Gitarre schwingt hin und her in einer unangenehmen, suggestiven Art. Und dann, wham! Der Mittelteil des Körpers schießt vor, um in einen primitiven Rhythmus zu verfallen, der sein Tempo wohl vom Boogie und Hillbilly nimmt, Rock'n'Roll oder irgendwas, das wohl nur Elvis und sein Pelvis alleine definieren können. Während der Bauchtanz immer wilder wird, entringt sich irgendwo ein absonderlicher Sound. Eine verrostete Nebeltröte? Eine Stimme? Oder bloß so ein Geräusch, wie es Grillen machen, wenn sie wild an ihren Beinen entlang streichen? Gelegentlich kann man auch Worte erkennen, wie Rosinen in einer Cornflakes-Pampe. Gorn, Git, Love. Und dann auf einmal kommt alles zum Stillstand. Ein großes, wackeliges, weitwundes Halblächeln, Halbgrinsen schmiert langsam über die Cinemascope-Leinwand. Die Botschaft, die Millionen amerikanischer Teenager so gern vernehmen, wurde gerade verkündet. And I ain't blue, 'cause I could never be a poor boy as long as I've got a darling like you. Ain't got a crust, ain't got a cent, can't buy a jug, can't pay the rent. I got a heart full of dreams and a lot of memories, and that's enough for me. They call me poor boy, poor boy, but I ain't lonesome and I ain't blue, 'cause I could never be a poor boy as long as I got a darling like you. Can't buy a house, can't buy a lot, ain't got a bean, ain't got a pot, but what I got is a heart full of love and memory, and that's enough for me. They call me poor boy, poor boy, poor boy, but I ain't lonesome and I ain't blue, 'cause I could never be a poor boy as long as I got a darling like you. Don't have a pig, don't have a cow, I don't have a horse to pull a plow, but what I got is a heart full of love and memory, and that's enough for me. They call me poor boy, poor boy, poor boy, but I ain't lonesome and I ain't blue, 'cause I could never be a poor boy as long as I got a dolly like, I got a dolly like, I got a dolly like you. 20.56 Uhr. Elvis betritt die Bühne und steigt gleich mit einem Höllentempo in seine erste Nummer ein. 21 Uhr. Elvis ist bei seiner Paradenummer Hound Dog angelangt. 2000 junge Leute in bunten Hemden und Lederjacken johlen mit. Die ersten steigen auf die Stühle. 21.05 Uhr. Der Saxophonist wälzt sich, heiße Töne aus seinem Instrument stoßend auf der Bühne. In den Gängen beginnen Halbwüchsige zu tanzen. 21.06 Uhr. Der Bassist liegt mit seinem gewichtigen Instrument neben dem Saxophonisten im Staub. Die Schar der Tanzenden wird immer größer. Mit hektischen Bewegungen drängen sie nach vorn. 21.33 Uhr. Elvis' Musiker spielen immer noch. Plötzlich sind sie von 10, 20 Jugendlichen auf der Bühne umringt. Das Johlen und Pfeifen wird immer stärker. Die Bühne ist voll von jungen Leuten. 50, 100, 150. Die Bühnenvorhänge werden von 17-Jährigen mit irren Blicken heruntergerissen und zerfetzt. Und dann greift die Polizei ein. 15 Mann mit heruntergelassenen Sturmriemen machen mit ein paar Griffen in Sekundenschnelle die Bühne frei. Die Beamten sparen nicht mit derben Griffen und die Jugendlichen erwidern die Aktion damit, dass sie an allen erreichbaren Stellen die Scheiben der Hallenwände eintreten, ganze Stuhlreihen umlegen und Dutzende einzelner Stühle in ihre Bestandteile zerlegen. Ein Regen von Wurfgeschossen hagelt gegen die Glaswände der Halle, Scherben klirren an allen Ecken und Enden, der schwere Drahtzaun des Hallengeländes wird von hunderten junger Fäuste zu grotesken Gebilden verbogen. Ein Verkehrsschild samt Ständer fliegt durch eine der Scheiben, meterhohe Eternitblumenkästen zerbrechen unter den Tritten kurzhaariger 17-Jähriger. Heulend nehmen die meisten Jugendlichen Reißaus. Und gegen Mitternacht knattern nur noch ein paar verlorene Motorradfahrer auf der Suche nach Gleichgesinnten durch die leeren Straßen. »1956, ein Jahr der großen, weltbewegenden, tragischen, herzzerreißenden, glückselig machenden, nachdenklich stimmenden Ereignisse. Die Konfrontation der Weltmächte am Suez, der Volksaufstand in Ungarn, der Novemberwahlsieg des kranken Präsidenten Eisenhower in 41 Bundesstaaten, der Weltmeistertitel für den Schwergewichtsboxer Floyd Patterson, der Oscar für »In 80 Tagen um die Welt«, die Märchenhochzeit von Grace Kelly« und der Aufstieg eines simplen Country Boys zum epocheprägenden Massenidol. Ode an Gladys Presley. Sie war eine jener heiligen Frauen, aus deren Leben Alltagslegenden gewoben werden. Sie starb viel zu früh mit 46, geplagt von Leberproblemen und immer wiederkehrender Müdigkeit. Sie liebte ihren Sohn, das war die triviale Wahrheit, mehr als ihr Leben. Sie schuftete als Näherin im Lärm der Kleiderfabrikhallen, sie plackte sich als Snackbar-Kellnerin mit launischen Proleten herum, sie opferte sich bis in die Überstunden hinein für die Kranken des St. Joseph's Hospital auf, obwohl ihre Gesundheit selbst am Ende war. Alles nur, um Elvis zu beweisen, wir sind nicht arm, wir sind nicht das letzte Pack, das der Sozialfürsorger auf der Tasche liegt. Und die einzige Klage, die je über ihre Lippen kam, wurde noch durch ein scheues Lächeln gemildert. Entschuldigen Sie, aber meine Füße tun mir schrecklich weh. Ode an Gladys Presley. Es war ein simples Leben ohne Glamour, es war die Sehnsucht nach einer kleinbürgerlichen Idylle, es waren naive Wünsche, eindimensionale Ideale, Bilderbuchhoffnungen aus dem Versandhaus-Märchenkatalog. Aber es war das exemplarische amerikanische Leben am Rande der Gesellschaft. Und Elvis erwiderte diese Liebe mit unerbittlicher Leidenschaft. Er hing als Platzanweiser bis nach Mitternacht in den Kinos herum, schlief morgens in der Schule ein, magerte ab, bekam schlechte Noten, aber jeden Nickel, den er verdiente, gab er seiner Mutter. Ode an Gladys Presley. Sie verlor Elvis' Zwillingsbruder bei der Geburt und wäre beinahe selbst verblutet, weil sie zu arm waren, ins Hospital zu gehen. Armut in geradezu tragischer Dimension. Einige sagen, sie flüchtete sich in die Weingeistarme des Alkohols, andere sagen, sie steigerte sich in religiöse Gnadenfantasien hinein. Sie war ein hübsches, schwarzhaariges Mädchen mit viel mehr Charme und Natürlichkeit als all die Hollywood-Miezen, die später am Arm ihres Sohnes zu blitzlichtumwitterten Filmpremieren gingen. Als Ruhm und Reichtum über die Familie hereinbrachen, war sie abgehärmt, aufgeschwemmt, verbraucht und müde. Eine tapfere Frau voller Stoizismus. Die Las Vegas-Generosität ihres Sohnes war später nur eine tragische Verlegenheitskiste. All die geschenkten Cadillacs, die gespendeten Dollarmillionen, die verschwendeten Diamantenkolliers, Haute-Couture-Kleider, Parfum- und Champagner-Orgien vermittelten nur eine Ersatzbefriedigung für das Gefühl, das Elvis nie so recht auskosten konnte, seiner Mutter all die Opfer der frühen Jahre reichlich zu vergelten, sie in Dankbarkeit und materieller Überkompensation für ein Leben der Selbstdreingabe zu entschädigen. When I was a lad, an old ship was a pub, over hills and meadows with strayed. Just a boy and his dog. Side, and he looked up. his old head on my knee. I had struck the best friend that a man ever had. I cried so I scarcely could see. Old Shelby has gone where the good dog is gone, and no more with old Shelby will I roam. But if dogs have a heaven, there's one thing I know. Old Shelby has a wonder. Es war alles nur Showbiz. Elvis wusste das. Es war alles nur Image. Die Frauen warfen sich ja nicht dem jungen Elvis Presley in den Schritt. Sie grapschten nur nach der Medienillusion. Er wusste, dass er auf der Bühne eine Karikatur darstellte. Wenn er in seinem weißen Glitteranzug mit Cape hereingeschneit kam, dann sagte er schon mal zur Begrüßung: Hier bin ich in meinem Superman-Fummel. Er war mehr daran interessiert, seiner Mutter zuliebe ein erstklassiger Performer zu werden. Girls waren dann nur die Zugabe zum Ruhm. Erfolg hieß nicht, mit jeder heißen Braut in die Tourneebetten zu springen. Erfolg hieß, seiner Mutter zu zeigen, dass all ihre Plackerei und ihre Schmerzen nicht umsonst gewesen waren. Das Gesicht war aufgedunsen, aschgrau, er hatte Ringe unter den roten Augen. Die Ärzte hatten ihm eine Beruhigungsspritze gegeben, aber er konnte nicht schlafen. Er saß im riesigen, lila tapezierten Schlafzimmer seiner Mutter auf dem Doppelbett und weinte. Er hatte Angst, alleine zu sein, und bat den jungen, rebellischen Filmstar Nick Adams, der später im Lebensüberdruss durch Selbstmord enden würde, die Nacht bei ihm zu bleiben. »Meine Mama ist nicht mehr. Meine Mama ist von mir gegangen. Was soll ich nun tun? Ich habe alles verloren. Es gibt nichts, wofür ich noch leben sollte. Sie war doch einfach alles. Ohne sie habe ich nichts mehr. Nun ist alles vorbei.« Sie starb am 14. August 1958 an akuter Hepatitis. Sie wollte alles für Elvis sein. Sie wollte sein Geld nicht verschwenden. Selbst als sie schon in der Prachtvilla Graceland wohnte, kaufte sie noch im Supermarkt den billigsten Shampoo und die Zahnpasta im Sonderangebot. Sie wollte für ihren berühmten Sohn präsentabel erscheinen. Sie nahm Abmagerungstabletten, bis sie davon süchtig wurde. Dann verfiel sie dem Alkohol, bis sie an manchen Tagen nicht mehr richtig bei Bewusstsein war. Sie starb an Herzversagen. An ihrem Grab sang ein Gospelchor ihre Lieblingshymne »Precious Memories«. Vor dem Friedhof warteten 3000 Fans im stummen Gebet, bereit sofort loszukreischen, wenn der Sarg der Erde übergeben war. Auf ihrem Grabstein stand: Sie war der Sonnenschein unseres Heims. You saw me crying in the chapel, the tears I shed were tears of joy. I know the meaning of content. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple child, where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow strong as I live from day to day. I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel, where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search, but you'll never find no way on earth to gain. some wine. Take your troubles to the chapel. Get down on your knees and pray. Knees and pray. Then your burdens will be light. And you'll surely find the way. And you'll surely find the way. Der letzte Wunsch von Mutter war, dass Vater und ich immer zusammen sein sollten. Wo immer sie mich hinschickten, Dad wird mitkommen. Mom und Dad und ich haben oft davon gesprochen, einmal Europa zu besuchen. Am 22. September 1958 ging der gefreite Elvis Presley mit der Einberufungsnummer 533-10761 am Military Ocean Terminal in Brooklyn an Bord des Truppentransporters General Randall, um in Deutschland seinen patriotischen Dienst am Vaterland zu verrichten. Sein bisheriges Einkommen von $400.000 im Monat sank auf ein Soldatensalär von $78. Aber natürlich hatte der Colonel vorgesorgt. Als Elvis am 24. März 1958 zur Grundausbildung in Fort Chaffee eingezogen wurde, war der Film King Creole abgedreht und ein gutes Dutzend hitsverdächtiger Songs zur Veröffentlichung für die Dürrejahre der Armeezeit im Kasten. »Es ist meine patriotische Pflicht«, tönte der Colonel, Elvis auch während seiner Militärzeit in der 90% Steuerklasse zu halten. Elvis in der Army in Arkansas? Ekstase im Schützengraben? Obszönes Hüftwackeln bei der Feindaufklärung? Gutturale Lustlaute während der Gefechtsausbildung? Gott sei Dank, dachten viele, nun ziehen sie ihm die Hammelbeine lang. Nun hat das Affentheater ein Ende. Nun kehren wieder Sitte und Anstand in Tanzstile und Reihenhaus ein. Elvis bekam einen 65-Cent-Haarschnitt und die berühmten Koteletten und die legendäre Entenschwanzfrisur waren ab. Er ging für ein Basic Training von 6 Wochen nach Fort Hood als gewöhnlicher Soldat und nicht als Entertainer in der Special Services-Truppe, wie es das Pentagon gern gehabt hätte. Ein schlichter Junge vom Lande, der auf simple Weise dient, ein Vorbild für alle, ein Held der Nation. Der schrille Außenseiter mit den ausgeflippten Klamotten und dem offensiven Gehabe wurde nun zum Musterknaben geschoren und dem Colonel war es nur recht. Machen Sie so viele Fotos, wie Sie wollen. Noch ein Jahr zuvor hatte der Baptistenprediger Billy Graham verkündet, Elvis Presley ist nicht der Typ vom jungen Mann, den ich mit meiner Tochter sehen wollte. Doch nun wälzte sich Elvis als Ansporn für die Jugend des Landes im Schlamm, riss sich den Drillig beim Klettern über dem Stacheldraht auf, lernte salutieren, Griffe kloppen und im Tritt marschieren. Den gerade mal rebellisch gewordenen Teenagern blieb nur, ihren Kummer mit Elvis Presley Kugelschreibern, ihrem Elvis Presley Tagebuch anzuvertrauen, sich sorgenvoll mit Elvis Presley Bürsten durchs Haar zu fahren und resignierend Elvis Presley Kaugummi zu kauen, während sie im Abschiedsschmerz einen Elvis Presley Teddybären an sich drückten. Die Army Band spielte Hound Dog und Orschuk ab und das Truppenschiff mit 1300 neu verpflichteten Rekruten dampfte ab nach Bremerhaven, Deutschland. A one, a two, a three, a four, sugar, sugar, baby. Baby. Oh, oh, sugar, sugar, baby. Oh, baby. Silently to me. Sugar, sugar, baby. Oh, baby. Oh, oh, sugar, sugar, baby. Oh, baby. Dann bleib ich bei dir. Susie und Marlene, kennt die Mary und die Jane. Auch Diana ist bezaubernd und nett. Und das eine ist mir klar, ich geb dauernd in Gefahr, wenn ich dich nicht hätte, Sugar Baby. Hey, Sugar Sugar Baby, oh Baby. Oh, oh Sugar Sugar Baby, oh Baby. Sei doch lieb zu mir. Sugar Sugar Baby, oh Baby. Oh, oh Sugar Sugar Baby, oh Baby. Dann bleib ich bei dir. Du hast Charme und du hast Schick und dein Lächeln und dein Blick rauben schon am ersten Tag mir die Ruhe. Wenn ich dich bekommen kann, schau ich keine andere an. Denn so bist nur du, Sugar Baby. Hey, Sugar Sugar Baby, oh Baby. Oh, oh Sugar Sugar Baby, oh Baby. my side, don't cleave to me. Sugar, sugar, baby, oh, baby, oh, oh, sugar, sugar, baby, oh, baby, mm, dann bleib ich bei dir. Sugar, sugar, baby, oh, baby. Mm, dann bleib ich bei dir. Mm, dann bleib ich bei dir. Sugar, baby. Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's not hard to do, cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, cause I don't have a wooden heart. There's no strings upon this love of mine, it was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. Cause I'm not made of wood, and I don't have a wooden heart. Muss ich denn, muss ich denn, zum Städtelehinhaus. Städtelehinhaus, und du mein Schatz bleibst hier. Muss ich denn, zum Städtelehinhaus. Städtelehinhaus, und du mein Schatz bleibst hier. There's no strings upon this love of mine, it was always you from the start. sei mir gut, wie du wirklich sollst, cause I don't have a wooden heart. Als Soldat in Deutschland angekommen, Elvis Presley King. Sie hörten Ausschnitte aus der 4. und 5. Folge einer 10-teiligen RIAS-Serie von Barry Graves aus dem Jahr 1984. Am kommenden Samstag gibt es wieder ein RIAS-Schulklassengespräch mit dem Schauspieler, Autor und Regisseur Peter Ustinov. Mein Name ist Michael Groth, machen Sie es gut, ein schönes Wochenende. Musik.